Sechstes Kapitel: Das sogenannte Schisma der Kirche als die Ursache der Fälschungsaktion. Im Anschluss an die tumultarische Wahl Papst Urbans VI. Brach infolge einer Kette seltsamer Ereignisse im Jahre 1378 in der Christenheit jene große Spaltung auf, die man mit dem Namen Schisma bezeichnet. Über die angebliche Entstehung dieses Schismas sowie über den Verlauf und die endliche Beilegung der Spaltung haben wir an dieser Stelle nicht zu verhandeln. Eine gründliche Erörterung dieser Angelegenheit bleibt einem neuen Hefte vorbehalten. Hier genügt der Hinweis, dass die Christenheit seit 1378 plötzlich zwei Päpste und seit dem Konzil zu Pisa 1409 sogar drei Päpste als Oberhirten ihres Amtes walten sah. Wie nun die zwei bzw. drei Päpste sich als Rivalen bekämpften, so zerfiel damals auch die christliche Herde in zwei und drei feindliche Gruppen auseinander. Eine ungeheure Verwirrung bemächtigte sich der zerspaltenen Christenheit und die Frage wurde immer dringender und rätselvoller: Wer ist denn nun der rechte Papst? Der Druck des Schismas war ungeheuerlich, dadurch, dass es, je länger es dauerte und je evidenter wurde, dass der rechte Papst sich nicht finden ließ, alle Argumente aus dem geltenden Kirchenrecht einfach ad absurdum führte und in sich aufhob. Es ließ sich nicht feststellen, wer der rechte Papst sei. Das ist der Angelpunkt, die historische Quintessenz der gefälschten Überlieferung über das Schisma des Papsttums. Gegen Ende des Mittelalters erblicken wir die Christenheit in mehrere große Gruppen zerspalten. Jener Gruppe steht als Oberhirte ein Papst vor. Die Geschichte berichtet: Dieser Zustand der Zerspaltung in der Christenheit datiert vom Jahre 1378 an. Vorher war die Christenheit einig, hatte nur einen Papst, nämlich in der Person des Bischofs von Rom. Der Leser beachte: Auf die angebliche, seit alters her bestehende Einheit der ganzen Christenheit unter der Oberleitung des römischen Papstes kommt es an. Durch das Schisma soll diese Einheit der Kirche nur vorübergehend gestört und aufgehoben worden sein. Diese angeblich seit alters her bestehende Einheit der Christenheit unter einem, nämlich dem römischen Papst, ist die größte Tendenzlüge der gefälschten mittelalterlichen Geschichte. Die Wahrheit lautet: Die Zerspaltung der Christenheit in unabhängige Untergruppen, in Regional- oder Landeskirchen, stellt den ursprünglichen Zustand dar. Erst gegen Ende des Mittelalters wurde die Einigung der Christenheit, die Verschmelzung der einzelnen Nationalkirchen in die eine allgemeine katholische Universalkirche und gleichzeitig damit das römische Universalpapsttum durch List und Zwang verwirklicht. Die Lösung des Widerspruchs in der Angelegenheit der mittelalterlichen Ketzer ergibt sich durch folgende Erkenntnis: Wäre im Mittelalter eine geeignete Universalkirche mit einem römischen Universalpapst als Spitze einer allgemeinen Priesterhierarchie vorhanden gewesen, so hätte die kirchliche Zentralgewalt durch ihre Inquisition unter der willigen Beihilfe der weltlichen Fürsten jede auftauchende ketzerische Bewegung mit Leichtigkeit alsbald wieder niederschlagen können und in der Tat auch wirklich mit Stumpf und Spiel vernichtet. Nun existierte aber im Mittelalter weder eine die ganze Christenheit umfassende Universalkirche noch ein römischer Universalpapst. Unsere Erörterung des religionspsychologischen Rätsels des babylonischen Exils des Papsttums schloss ja mit dem Ergebnis ab: Eine Tradition von Sedes Romana, das heißt dem Sitze des Papsttums in Rom, hat zur Zeit des angeblichen Exils noch gar nicht im christlichen Bewusstsein bestanden. Weiter: Rom war während des ganzen Mittelalters hindurch ein unbedeutendes Hirtendorf. Ein Papst hat also während des Mittelalters in Rom nicht residiert. Das eine Ergebnis bedingt und stützt das andere. Eben weil Rom nicht der Sitz und die Stadt der Päpste war, darum musste auch die Tradition von der Sedes Romana fehlen. Der Papst hat während des Mittelalters auch nicht etwa zu Avignon oder anderswo residiert. Denn es gab damals noch gar keinen Papst, das heißt einen Oberhirten einer geeinigten Christenheit. Die Christenheit teilte sich vielmehr in unabhängige Gruppen, nämlich in die einzelnen Regionalkirchen. Von diesen einzelnen Regionalkirchen gilt bezüglich der Glaubenslehren alles das, was von den gefälschten Quellen als Ketzertum hingestellt wird. Ich will damit sagen, die verschiedenen Regionalkirchen waren bis gegen Ende des Mittelalters durchaus hierarchiefreie Gemeinschaften, die unter Verwerfung jedes Zwanges in Glaubenssachen das dogmenlose Evangelium Christi zur allgemeinen Grundlage des Lebens und des Glaubens erhoben hatten. Alle Christen vertraten also bis zur spätmittelalterlichen Zwangseinigung ein evangelisches Ketzertum, evangelisch im vorreformatorischen Sinne genommen. Was die Quellen als gelegentliche Erscheinungen, als Ausnahmen hinstellen wollen, eben dies evangelische Ketzertum, war in Wahrheit bis gegen Ende des Mittelalters die herrschende Form des christlichen Glaubenslebens. Die evangelischen Ketzer waren eher da als die römische Hierarchie. Erst als vor und in der Schismazeit die Regionalkirchen zwangsweise unter einen Papst geeinigt wurden, als mit der neu geschaffenen Priesterhierarchie die neuen katholischen Dogmen eingeführt wurden und sich nun viele Gemeinden nicht gutwillig den neuen Dingen und Gewalten fügen wollten, erst da wurden die Widerspenstigen als Ketzer gebrandmarkt und verfolgt. Auf diese Weise erklärt es sich, woher die vielen Ketzer im späten Mittelalter kommen. Was war also die Ursache der großen Geschichtsfälschungsaktion? Durch die Darstellung der gefälschten Überlieferung betrachtet, liegt die Ursache der Aktion in dem Schisma des angeblich vorher einigen Papsttums. Als damals Stimmen laut wurden, dass wenig daran liege, wie viele Päpste es gäbe, ob 2 oder 3, ob 10 oder 12, jedes Land könne seinen eigenen unabhängigen Papst haben, siehe Seite 141. Als man sich vergebens abmühte, durch juristische Beweisführung darzutun, wer denn nun eigentlich der rechte Papst sei und warum er der rechte sei, da wurde der Gedanke geboren, durch historische Beweisführung klarzustellen, dass aufgrund der Tradition nur der römische Papst der rechte Oberhirte der Christenheit sei. Die wirkliche Geschichte wusste nichts von einer solchen Tradition, denn einen Universalpapst hatte es während aller mittelalterlichen Jahrhunderte überhaupt noch nicht gegeben. Ein Papst im modernen Sinne des Wortes als Oberhirt der geeinigten Christenheit hatte also weder zu Rom noch zu Avignon oder sonst wo residiert. Die unabhängig voneinander bestehenden evangelischen Landeskirchen besaßen zwar eine kirchliche Verwaltung und Leitung, aber diese Verwaltung war nicht in der Form einer beamtenmäßigen Priesterhierarchie am Werke. Als gewisse Kreise sich dann zur Schaffung einer Universalkirche entschlossen, zur Union aller Landeskirchen in die eine allgemeine katholische Überkirche, da schlug auch die Geburtsstunde des Universalpapsttums. Wo aber sollte dieser Oberhirt residieren? Die wirkliche Geschichte schwieg auf diese Frage, denn einen Papst als Leiter der geeinten Christenheit kannte sie nicht. Die Frage jedoch, wer soll Papst sein und wo soll er residieren, musste ein für alle Mal durch unumstößliche Tatsachen beantwortet und damit für alle Zeiten endgültig erledigt werden. Es durfte in Zukunft nicht mehr die leiseste Möglichkeit bestehen, daran zu zweifeln, wo das Papsttum durch göttlichen Beschluss seinen ewigen Sitz habe und dass nur ein Mann der rechte Papst sei, nämlich der römische Bischof als Nachfolger Petri. So wurde die Einöde Rom zur Weltstadt der Päpste. Die wirkliche Geschichte schwieg sich über Hierarchie und Papsttum überhaupt aus, wusste also nichts von einer römischen Tradition der Päpste. Die wirkliche Geschichte bewies nicht, was nun einmal geschichtlich bewiesen werden musste, also tilgte man sie aus und errichtete auf der leeren Fläche das pseudohistorische Tendenzgebäude, das uns heute in der gefälschten mittelalterlichen Überlieferung vor Augen steht. Wie schön bewies nun die Ersatzgeschichte die historische Entwicklung der Priesterhierarchie und deren Krönung durch das römische Papsttum. Das unbedeutende Hirtendorf am Strande des Tiberflusses konnte so leicht mit Hilfe von Tinte und Pergament zur christlichen Welthauptstadt des Mittelalters, zum Rom der Päpste, umgewandelt werden. Die Fantasiestadt Rom wurde auf den Pergamentblättern zum Mittelpunkt der Weltgeschichte erhoben, von dem aus sich die Kulturströme in alle Gegenden des Abendlandes ergossen. So lehrte und bewies die neu fabrizierte papierne Überlieferung des Mittelalters. Unsere Untersuchungen sind jetzt auf einem vorläufigen Haltepunkt angekommen. Von einer Fülle absolut neuer Erkenntnisse überschüttet, steht der überraschte Leser still und schaut zurück. Aber er blickt auch vorwärts und sieht eine Schar neuer und überaus dringender Fragen heranstürmen. Da taucht zum Beispiel die große Frage auf: Wie steht es um die wirkliche historische Entwicklung des Christentums, wenn es bis an die Schwelle der Neuzeit gar keine unter einem Papsttum geeinte Gesamtkirche gegeben hat? Wie und wann ist dann das Christentum wirklich entstanden? Auf solche brennenden Fragen erwartet jetzt der Leser mit verständlichem Ungestüm Antwort, und ich werde ihm alle diese Fragen auch beantworten. Nur ist es ganz unmöglich, alle Fragen in einem Atemzuge zu erledigen. Schritt für Schritt muss ich vielmehr in weiteren Heften die Untersuchungen fortführen. Im nächsten Hefte wird über den Verlauf der Fälschungsaktion berichtet werden.